Investmentbanker packten die verschiedensten Immobilienkredite in Pakete, verrührten sie zu komplexen Finanzprodukten und verkauften diese an andere Banken oder institutionelle Investoren. Als die Immobilienpreise fielen und die Schuldner nicht mehr zahlen konnten, wurden auch die Pakete wertlos und die Banken mussten mit hohen Ausfällen rechnen. Schließlich trocknete kurzfristig der gesamte Geldfluss der Welt aus, weil keine Bank mehr der anderen traute und Geld lieh. Erst als die Regierungen und Zentralbanken schnell Garantien gaben und Geld einschossen, war die Kernschmelze des Weltfinanzsystems abgewendet. Die Finanzkrise führte zu einer tiefen Rezession und anschließend mehreren Jahren geringen Wachstums. In der Folge verwandelten sich auch viele sogenannte offene Immobilienfonds in Geldgefängnisse. Zahlreiche private Anleger in Deutschland und Österreich kamen, anders als erwartet, nicht mehr an ihr Geld heran und verloren große Teile davon. Drittens. Verlasse dich nicht auf Wirtschaftsprüfer und Gutachter. Renibenko renommierte gegenüber Banken und anderen Geldgebern regelmäßig mit seinen von unabhängigen Experten bewerteten Immobilien und den testierten Bilanzen. Tatsächlich arbeiteten sich mit KPMG und PwC sowie BDO große und international anerkannte Wirtschaftsprüfer durch die Bilanzen. Und für die Bewertung der Grundstücke und Gebäude engagierte die Signa ebenfalls die bekanntesten der Branche, wie Jones Lang LaSalle. Wenn Benko von den internationalen Gutachtern und einem dreistufigen Verfahren sprach, log er nicht. Warum aber testierten die Prüfer die Bilanzen von 2022 im Mai 2023 ohne Einschränkung, wenn alle großen Signa-Gesellschaften ein gutes halbes Jahr später pleite waren? Und warum waren in den Augen potenzieller Investoren die Werte der Immobilien so hoch angesetzt, dass sich im Herbst 2023 niemand mehr auf die Bewertungen verlassen und frisches Geld einschießen wollte? Diese Fragen werden voraussichtlich Gerichte klären müssen. Die Insolvenzverwalter der Signa klären im Frühsommer 2024 gutachterlich, ob sie Ansprüche gegen die Wirtschaftsprüfer geltend machen können. In diesem Zusammenhang werden auch die Immobilienbewertungen und ihr Zustandekommen eine Rolle spielen. Klar ist schon jetzt eine prinzipielle Unwucht des Systems. Sowohl Wirtschaftsprüfer als auch Immobilienbewerter werden immer vom Auftraggeber bezahlt, in diesem Fall von der Signa. Das könnte Dienstleister wie Wirtschaftsprüfer, Immobilienbewerter oder auch Ratingagenturen dazu verführen, für die Anliegen ihrer Auftraggeber ein besonders offenes Ohr zu haben. Wie vor der Finanzkrise 2008. Da hatten die Ratingagenturen Standard & Poor's, Moody's und Fitch etlichen komplexen Finanzprodukten gute Qualität attestiert, die sich letztlich als toxisch, also wertlos, erwiesen. Die Ratingagenturen wurden von den Banken bezahlt, die dank der guten Ratings die von ihnen geschnürten Wertpapierpakete teuer weiterverkaufen konnten. Auch die Wirtschaftsprüfer waren in etliche Skandale involviert, in jüngerer Zeit in die Pleite des deutschen Digitalunternehmens Wirecard. Hier steht EY im Fokus, das viele Jahre lang aufgeblasene Bilanzen testiert hatte und sich deshalb mit hohen Schadenersatzforderungen konfrontiert sieht. Die Branchen der Wirtschaftsprüfer wie Immobilienbewerter geben sich ihre Regeln weitgehend selbst. Kritiker fordern eine strengere staatliche Aufsicht und schärfere Regeln, so wie sie die Ratingagenturen inzwischen erfahren. Das würde aber nichts daran ändern, dass weiterhin die Auftraggeber ihre Dienstleister engagieren und bezahlen. Anleger, private wie professionelle, sollten also trotz einwandfreier Bewertungen skeptisch bleiben und nicht in Geschäftsmodelle investieren, die sie selbst nicht gänzlich verstehen. Viertens. Die Gesetzgeber sollten Einfallstore für Betrüger schließen. Die meisten Gesetze entstehen in guter Absicht. Doch nicht selten haben sie Folgen, mit denen niemand gerechnet hat. So ist es auch mit § 246 des österreichischen Unternehmensgesetzbuches, der größenabhängige Befreiung von einem Konzernabschluss regelt. Eigentlich wollte Wien damit kleine Unternehmen von lästigen und teuren Bilanzvorschriften entlasten. Dass die Signa Holding als Muttergesellschaft eines Konzerns mit einem bilanzierten Vermögen von weit über 20 Milliarden Euro die Ausnahmeregeln nutzen würde, erschien schwer vorstellbar. Tatsächlich aber fanden René Benko und seine Finanzexperten einen Passus, der die Signa Holding davon befreite, einen Konzernabschluss vorlegen zu müssen, mit extremen Folgen. Wegen des fehlenden Konzernabschlusses hatten bis zuletzt weder Investoren von außen noch Gesellschafter einen wahrhaftigen Überblick über die Finanzlage des Konzerns. Und die Pleiten kamen dann sehr viel schneller, als man nach Lektüre der Einzelabschlüsse erwarten konnte. Für Leonhard Dobusch, Betriebswirtschaftsprofessor an der Universität Innsbruck und einer der frühen Kritiker Benkos, ist klar: Die Signa hat eine Intransparenzstrategie gefahren, das heißt, eine Verschärfung der Transparenzregeln ist geboten. Aber das sollte nicht die Masse der kleinen GmbHs treffen. Das Unternehmensgeflecht der Signa mit seinen rund 1000 Einzelunternehmen, zahlreichen Zwischengesellschaften und mehreren Sparten war zumindest anfänglich auch für die Insolvenzverwalter kaum zu durchschauen. Allerdings ist diese große Anzahl von Projektgesellschaften für Immobilienunternehmen typisch. Das hat vor allem zwei sachliche Gründe. Wenn ein einzelnes Projekt, also der Kauf oder Bau einer Immobilie, nicht funktioniert, soll das nicht die anderen Projekte in Mitleidenschaft ziehen. Und zweitens hilft die Separierung einzelner Objekte, sich die Grunderwerbssteuer zu sparen, wenn man weitere Investoren hinzunimmt. Share-Deals